Festspiele Stockerau 2019. Am Programm steht heuer bei den Festspielen Stockerau einen Jux will er sich machen vom Johann Estroy, eine Posse mit Gesang vom 2. bis zum 25. August. Der Jux ist sozusagen das Ausbrechen aus der Normalität, aus der Langeweile. Das Leben ist manchmal fades. Deshalb machen wir uns einen Jux. Um jemandem was zu Fleiß machen. Ein Jux ist auch ein bisschen Schadenfreude. Das kann natürlich sein. Manchmal kommt man jedoch zu dem Schluss. Man hat das Glück genossen, ein verfluchter Kerl zu sein. Und die ganze Ausbeute dann von diesem Glück ist, dass man um keinen Preis mehr ein verfluchter Kerl sein will. Höchste Schauspielkunst und ein wahrlich hinreißend heiterer Abend erwarten Sie bei den Festspielen Stockerau vom 2. bis 25. August 2019. Denn man braucht immer einen Jux. Oder? Ohne Gaudi ist ja nichts. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei den Festspielen Stockerau 2019. Es ist großartig, ein volles Haus. Was soll man sich anderes wünschen? Es ist wunderbar. Also Sie sind auch der größte Sponsor. Ich danke, dass Sie gekommen sind. Ich begrüße gleich mein Orchester. Das ist der Peter Uvira. Und dann wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Jux will er sich machen vom Herrn Estroy. Und ich Ihnen ein für alle Mal erklärt, dass Sie meine Nichte und Mündel nicht kriegen. Dass Marie die meine werden muss. Das werde ich zu verhindern wissen. Schwerlich so sicher, als ich es durchzusetzen weiß. Hecker Jüngling. Hartherziger Mann, was haben Sie gegen mich? Meine Tante in Brüssel ist reich. Gratuliere. Ich werde sie beerben. Aber wann? Sonderbare Frage, nach ihrem Tod. Und, bis wann wird sie sterben? Ah, da stockt die Antwort, was? So, Tante in Brüssel kann leben, solange sie will. Das wünsche ich ihr von Herzen, denn ich weiß, dass sie auch bei Lebzeiten reichlich zu meinem Glück beitragen wird. Reichlich beitragen? Wie viel ist das in Brüssel? Reichlich beitragen ist das unbestimmteste Zahlenwort, das ich kenne. Und in unbestimmten Zahlen mache ich keine Geschäfte. Und außerdem ins Ausland lasse ich meine Nichte schon gleich gar nicht heiraten. So heirate ich sie und bleib hier? Ah, und dabei schnappt ihr natürlich deine Erbschaft weg. Na, das wäre vielleicht das Wahre. Gehorsamer Diener. Und mühen Sie sich nicht mit Unspekulieren herumspekulieren um mein Haus. Meine Nichte ist heute an den Ort ihrer Bestimmung abgereist. Wie? Marie fort? Ja, nach Dingsda. Logiert in der ungenannten Gosse. Nummer so und so viel. Im unbekannten Stockwerk. Links neben der zugesperrten Tür. Da können sie anleiten, so viel sie wollen. Aber hineinlassen wird man ihnen nicht. Das geht gut. Der neue Hausknecht ist noch nicht da und der Alte sagt, er will nichts mehr tun. Was ist denn? Die Koffer müssen ja vom Boden heruntergetragen werden, wenn die Mamsell Marie schon übermorgen in die Stadt zur Frau Blumenplatz holt. Was ist sie denn da? Hol sie da, Teufel! Also übermorgen erst in die Stadt zur Frau Blumenblatt. Gehorsamer Diener! Mein Herr, das wird Ihnen aber nichts nützen, dass Sie den Aufenthalt mit einem Wort... Gehorsamer Diener! Na also, da haben wir's. Da haben wir's. Jetzt weiß er, was, dass sie noch da ist und wohin sie kommt. Ich wollte die Frau Gertrud her. Was habe ich denn da? Nichts hat sie getan, gerät hat sie. Das, was die Weiber immer tun und nicht tun sollten. Zur Unzeit hat sie gerät. Begreift gar nicht, dass eine so überreife Person so unzeitig reden kann. Ich habe aber nicht gewusst. Dass das der Liebhaber von meiner Mündel ist? Aber jetzt weiß ich's. Ja. Weiß, dass ich morgen früh in die Stadt reise. Ja. Weiß, dass ich jetzt mit hundertfacher Vorsicht auf meine Marie achten muss. Ja. Weiß, dass ich sie zermalme, wenn die beiden Leute sich während meiner Abwesenheit nur mit einem Auge sehen. Ja. Wo ist denn die Marie? Im Garten, bei den Bienen. Na, bei den Bienen natürlich. Dort hält sie sich immer auf. Wahrscheinlich deshalb, weil die Bienen schwärmen. Sie soll sich ein Beispiel nehmen. Das sind nur Tiere und schwärmen auf eine so nützliche Weise. Und die Frauenzimmer, die sich für halber die Engel halten, haben nichts als diese hirnlose Schwärmerei im Sinn. Sie soll heraufkommen, es wird gleich dunkel. Ja. Und der Weibel und der Christoph sollen im Quell auf mich warten. Ja. Und meine Uniformrock bringen sie her. Ja. Gleich. Der Kost wird offen sein. Herr von Zangler, gleich. Sie ist zum Tod ärgern. Heute großes Quartals-OP bei der Schützengesellschaft und der Schneider lässt mich sitzen. Ich, als diesjähriger Schützenkönig, muss in der alten Uniform auftreten. Schneider, Schneider, wann werdet ihr endlich in eurer Sphäre bleiben und euch aufs Kleider machen und nicht aufs Maul machen verlegt? Dreimal habe ich schon hingeschickt. Es war wieder umsonst. Da ist der neue Hut und der neue Hirschfänger. Aber der Schützenfrack wird einfach nicht fertig. Hat noch keine Knöpfe und kein Futter, wenn sie ihn so anlegen wollen. Ich glaube, der Schneider ist ein Noah. Wer du keinen Schützenfrack ohne Futter anlegen? Ich glaube, wenn er den Rock zu der Fresserei anlegt, wird Futter genug hineinkommen. Jetzt bitte um einen Lohn und um ein Trinkgeld. Was? Trinkgeld? Ich habe heute vor 14 Tagen aufgesagt, aber um 8 Uhr in der Früh. Sie haben mich also jetzt schon 11 Stunden über die Zeit missbraucht. Ja. Oder? Aber irr er sich nicht. Ich habe ihm aufgesagt. Und nicht er mir. Kann sein. Ich habe aber erst durch Unwilligkeit und Nachlässigkeit zu erkennen gegeben, dass mir der Dienst nicht mehr gefällt. Dass Sie dann gesagt haben, ich komme in 14 Tagen zum Teufel scheren, das war nur eine natürliche Folge davon. Pack er sich! Ich bin froh, dass ich ihn los bin. Er war sowieso nicht lang bei mir, aber ich möchte nicht sagen, was ich mir denke. Na, seien so gut! Er ist ein unverlässlicher Mensch. Oh nein! Sehr verlässlich. Ich verlasse alle 14 Tage einen Dienst. Das kann ich durch viele Zeugnisse beweisen. Bitte mich gehorsamst. Ich bleibe nicht gern lang an einem Ort. Er wird schon noch an einen Ort kommen, an dem er lang bleiben muss. Das prophezei ich ihm. Da ist das Schützenkönig geworden. Auf meine Mühle soll sie auch geben. Na ja, Sie haben aber auch befohlen, dass Sie auf meine Marie auch geben soll, ich gesagt. Hurt und Hirschfänger waren unnötig, ich hab einen Neichen. Na, so will ich den wieder. Auf die Mündel soll sie auch geben, hab ich gesagt. Nein, man weiß wirklich nicht, wo an der Kopf steht. Jetzt hätte ich bald vergessen, der neiche Hausknecht ist da. Er soll hereinkommen. Ja. Nichts als Odiosa. Geschäfte. Unwesen im Hauswesen. Umgeben von albernen Wesen, von schlechten Wesen, vom gleichgültigen Wesen. Ich bin schon ein geplagtes Wesen. Da ist er. Ja, rein. Ich bitte, sein euer Knoten der Gewürzkörner. Eins zu wenig, das andere zu viel. Ich bin nicht euer Knoten, sondern der Herr Zangler. Ich bin kein Kramer, sondern ein vermischter Warenhändler. Ja, ja, ich hab gehört, dass der Herr vermischte Warenhändler einen Hausknecht gehabt haben, der ein reiner Lump war. Ich bin fortgejagt. Ja, und dann hab ich gehört, dass sie in Desperation sind, dass sie keinen Hausknecht haben. Desperation? Was ist denn das für eine dumme Rede? Ich glaube, an solchen Schlingeln leid's keine Not. Ja, das ist wahr. Ihr wird's an einem Prinzipal eine Not sein. Ja, na, ein Hausknecht halt lang. Aber prinzipal geht alle Augenblick an das Grund. Das ist ein bisschen vorlaut, scheint mir, was? Na, war nur so eine merkantilische Bemerkung. Und? Wo hat das Erzeugnis? Im Sock. Und dann gib es her. Ja, wieso? Ja. Ach so, sonst geht das ja nicht. Es ist ein bisschen vergriebelt. Ich trage schon seit 4 Wochen herum. Bitte. Warten Sie. Ein Stück lang Kas hab ich auch noch gewickelt drin. Bitte. Hat er Kenntnis in der vermischten Warenhandlung? Ja, sehr viel. Wir haben zwar dort, wo ich war, nur einen Artikel gehabt, aber der war ungeheuer vermischt. Ich bin aus einer Weinhandlung. Naja, sein Zeugnis lautet ja vortrefflich gut. Ja, meine Aufführung war klassisch. Er war immer treu, redlich, fleißig, willig, wachsam aufs Haus und obachtsam auf die Kinder. Es waren klassische Buben, jeder in einer anderen Klasse und doch jeder drittklassig. Das wird man nicht bald finden. Also, er ist aufgenommen. Ich küsse die Hand. 6 guten Monatslohn, Kost, Quartier, Wäsch. Ja, Wäsch und Quartier, das wäre das Geringste. Aber die Kost, die war ja dort, wo ich war, klassisch. Na, bei mir leidet auch niemand Hunger. Suppen, Rindfleisch, Zuspeis und was drauf. Ja, und viel drauf. Und zum Frühstück dort habe ich immer einen Kaffee gehabt. Na, das wäre bei mir nicht der Brauch, dass der Haus nicht einen Kaffee kriegt. Sie haben gewiss an Rosoli und den vermischten Sachen. Ja, freilich. Und dann ist es ja der beiderseitige Vorteil, wenn Sie mir einen Kaffee geben. Weil Sie verleiteten mich ja sonst mit Gewalt zu den geistigen Getränken. Na ja, da gab es schon noch Mittel, dass es ja gut, wenn er brav ist. Ja, klassisch. Dann soll er seinen Kaffee kriegen. Ja, sieh's und ein Kipferl. Oh. An dem Ort, wo ich war, das war ein klassischer Kaffee. Was hat er denn immer mit diesem dummen Wort klassisch? Das Wort ist nicht dumm. Es wird nur oft dumm angewendet. Ja, das merke ich. Das muss er ablegen. Ich begreife gar nicht, wie man in 2 Minuten 50 Mal dasselbe Wort repetieren kann. Na ja, das ist klassisch, ne? Na bitte, mir jetzt zu sagen, was ich alles zu tun habe. Was wir da zu tun haben, was im Haus nicht zukommt. Na ja, noch Kisten und Fässer aus dem Magazin holen. Ja, Botengänge machen, das Gewölbe sauber halten. Wenn es in der Kuchli was gibt, ein kleines Holz machen, allenfalls den Boden rein. Und meine Person bedienen. Nicht alles, was so zur groben Arbeit gehört, ne? Ich hoffe, wir werden keinen Streit haben. Ja, das hoffe ich auch. Ich war immer sehr gut mit meinen Herren. Da war ich bei ihnen keine Ausnahme. Ne? Und bitte, wenn ich was aus Privatfleiß tue, zum Beispiel der Köchin das Wasser tragen, dem Herrn Kommis die Stiefel putzen, da kriege ich extra Honorar. Na, das mache ich mit der Köchin und mit dem Kommis aus. So, jetzt helfe mir beim Abziehen. Ein Schneider soll der Teufel holen. Grüezi wohl, da bin ich. Da bin ich. Das Meisterwerk ist vollendet. Ja, Sie haben es doch fertig gebracht. Sie haben mich warten lassen, Herr Hupfer. Ja. Ist das der, den der Teufel holen soll? Wie? Was? Halt das Maul. Ach, das war nur seine Bemerkung ungeduldiger Erwartung. Ja, freilich nur Bemerkung. Und das war's. An der Teufel recht gut. Wenn er gleich den Schneider holt, wie man sagt, so möchte der Teufel Schneider sein. Mit Hilfe zweier plötzlicher, unverhoffter Schneidergesellen habe ich das Unmögliche möglich gemacht, oder? Und jetzt bitte ich nur gefälligst anzuprobieren. Merke auf, damit er lernt, wie man eine Uniform anzieht. Sadeli. Das ist ein bisschen eng, ne? Ist aber fesch. Freilich, oder? Und am Arm schneidet das Ding ein. Das tut weh. Das macht sie aber fesch. Und die Schüsseln gingen hinten zu weit auseinander. Das ist ja gar fesch. Bei der Tafel werden wir alle Knie vorreißen. Ich begreif nicht. Hören Sie haben mir doch die Maß genommen. Ja, mein Gott, das Maß nehmen ist eine alte Gewohnheit, die die Schneider doch nicht hindert, jedes neue Gewand zu verpfuschen. Wie schaue ich aus? Ihr darf's nicht sagen. Wenn ich's im Befehl, wie schaue ich aus? Klassisch. Am Himmel haben sie ein Sternbild, das heißt der Schütz. Das ist aber bei weitem nicht so geschmackvoll wie dieser Schütz. Also für heute tut's es, aber für morgen müssen wir den Rock weitermachen. Ne? Warum nicht gar? Eine Uniform muss eng sein. Aber ich erstick doch. Macht nichts. Sie haben einmal von der Natur eine Art Taille erhalten. Ja, und das ist die Pflicht der Kunst, dieses Geschenk der Natur in das günstigste Licht zu stellen. Oder? rekommandieren mich bestens. Er hat das Oliver recht und gibt nicht noch. Man glaubt gar nicht, wie sein Schneider bockbeinig ist. Also, wie heißt er? Ja, was weiß ich, wie der heißt. Na, nicht wie er heißt, wie er heißt. Melchior. Also, mein lieber Melchior, fahr er gleich wieder in die Stadt? Ja, wieso? Ich hab glaubt, sie mir aufgenommen. Ja, freilich. Ich fahr morgen in der Früh auch in die Stadt. Dort steigt er gleich beim Gasthof zur Sonne ab, nennt meinen Namen, damit das gemütliche Zimmer für mich aufgewartet wird und dann wartet auf mich. Hier hat er gehört, in einer Viertelstunde geht der Stellwagen. Ja, aber könnten noch vorher meinen übrigen Vorgesetzten, dem Kommis und dem Lehrbuben die Aufwartung machen? Nein, nein, er versäumt uns den Wagen. Na gut, so gehöre ich halt. Sie sind bei einer Dorfe eingeladen, Herr von Zangler. Ja, warum? Geben Sie Acht auf den neuen Ruck, dass Sie noch nicht antrenzen. Was ist denn das für eine dumme Rede? Schön Serviettel vornehmen und auseinanderbreiten, weil die Bratelfetten geht hart heraus. Na, glaubt ihr denn, ich bin ein Kind? Er ist ja wirklich so dumm. Dumm, aber klassisch. Ja, so ist der Melchior. Dumm, aber klassisch. Also stell ich mich jetzt vor. Keine Ruhe bei Tag und Nacht. Ich brauch wen, der alles macht. Jeder Herr war depressiv, wenn ich zu an anderen lief. Denn ich hab meine Prinzipien. Arbeit nicht für jedermann. Nur wenn ich's vertreten kann von meinem Gewissen, ja nur dann fang ich wo an. Ein Rufer schreit nach mir, will nicht bald dort, bald hier. Sollst du was kaufen? Komm, ich gelaufen. Ich schätze einen Witz, ich schnell wieder blitz und ich lauf, bis ich schwitz. Alle rufen dich Melchior. Melchior. Melchior. Melchior. Melchior. Melchior. Melchior. Das klingt recht weit, drum soll mein Knechter sein. Das freut mich. Und frag ich ihn, kann er noch mehr? Ich kann noch mehr, ich kann noch mehr. Das ist entzückend, richtig beglückend, was ich da höre. Ich kann noch mehr. Melchior! Bin dort. Hey, Melchior! Wunderbar, bravo, bravissimo, wunderbar, bravo, bravissimo. Ich bin der beste Knecht der Welt, ich bin der beste Knecht der Welt. Wunderbar, Melchior, bravo, bravissimo, wunderbar, Melchior, bravo, bravissimo. Ich bin der beste Knecht der Welt, ich bin der beste Knecht der Welt. Ich bin der beste Hausknecht der Welt. Drum kriegt er in eine Stellung mit richtigem Geld. Ich bin der beste Knecht der Welt. Jetzt weiter. Er ist auch wirklich zu dumm. Ja, das hat mein voriger Herr auch immer gesagt. Dumm, aber klassisch. Schon wieder. Wie ich diese Sprichwörter nicht ausstehen kann. Mich hat einmal ein Sprichwort ganz gehörig angeführt, nämlich das junge Freud hat niemals bereut. Ich glaube, dieses Sprichwort, wenn man dieses Sprichwort klassifizieren würde zu ihrer Dummheit, dann kriegt dieses Sprichwort das erste Premium. Und doch, diesem Sprichwort zum Trotz, gehe ich jetzt als Alter doch wieder auf Freiers Füßen. Und, gell? Und, ich werde es bestimmt nicht bereuen. Na? Wart nur, Sprichwort. Dich bringe ich noch gänzlich um deinen Kredit. Kaum Viertel auf acht und schon völlig Nacht. Es fängt auf einmal zum Herbsteln an. Auf meine Müdel soll sie auch geben, hab ich gesagt. Das tu ich ja so. Wie kann ich denn schauen auf sie, wenn ich kein Licht anzünd? So ein großes Mädel könnte, glaube ich, schon selbst auf sich schauen. Sie geht mir nicht herauf aus dem Garten. Und da soll ich ihre Schmieseln pegeln. Ja, überall gleich kann ich nicht sein. Und, sind gewiss in unserer Zeit die meisten Menschen Handelsleut. Und wer das Ding so observiert, muss sagen, der Handelsstand floriert. Es versetzt ein Vater seinen Hut und für drei Töchter auftritt tut, damit das vorteilhaft bringt an, da das ist doch ein Handelsmann. Kriegen meine Tochter, wenn's vor allem dem Vater seine Schulden zahlen. Das kann ich nicht, dann sag ich nein. Das wird doch auch gehandelt sein, das wird ja auch gehandelt sein. Ich hab dich gewiss, sagt eine Braut, indem sie so am Bräutigam schaut. In 20 Jahren wie heut so gern, da wird wohl auch was gehandelt werden, da wird wohl auch was gehandelt werden. Das Weib sagt zum Mann, du gehst jetzt aus und kommst von Neune nicht nach Haus. Ja, sagt er, wenn's man 20er gibst, der Handel ist ja allerliebst. Eine alte Schachtel hat viel Geld, sei Rat, sei junger Guck in die Welt, verkauft seine Freiheit und seine Ruhe. Der Handel kommt gar häufig vor. Sagt eine, ich bin 20 Jahre, sagt er, ich hab ihren Taufschein da. Sagt sie, ich steh an 40er ein, da wird doch auch gehandelt sein, da wird ja auch gehandelt sein. Es prahlet eine Schwärmerin sich, wenn ich nicht liebe, könnten mich auch 10 Millionen nicht betören. Da wird wohl auch was gehandelt werden, da wird wohl auch was gehandelt werden. Die Populisten haben so gerne amerikanische Konzerne, YouTube, Amazon und Facebook googeln uns in einen Rechtsruck. Was man mit Gewissheit einst gesagt, wird heute ständig hinterfragt. Es gibt kein Tabu, kein Sakrileg, jede Gewissheit ist jetzt weg. Und neue Jobs, die gibt es ja ab jetzt nur noch für Roboter. Wie es dem Chrysler einst passiert, wird heute der Supermarkt ruiniert, weil nur noch Amazon regiert. Im Web zu kaufen ist so fein, da muss man in kein Geschäft hinein. Doch Steuern zahlen sie gar nicht gern. Ich hoffe, da wird noch gehandelt werden. Ich hoffe, da wird noch gehandelt werden. Also vor dem Handelsstand kriegt man erst den wahren Respekt, wenn man überhaupt eine Bilanz zieht zwischen Handelsstand und Menschheit. Na, schauen wir mal auf den Handelsstand, diese vielen Großhandlungen, und schauen wir auf die Menschheit, wie wenig große Handlungen kommen davor. Schauen wir auf den Handelsstand, vorzüglich in der Stadt, diese vielen wunderschönen Handlungen, und schauen wir auf die Menschheit, na, wie wenig wahrhaft schöne Handlungen kommen davor. Und schauen wir auf den Handelsstand, diese vielen Galanteriehandlungen. Und schauen wir auf die Menschheit, na, wir handeln es da oft ohne alle Galanterie. Jetzt, wenn man alle Handlungen der Menschheit erst beleuchten wollt, dann frage ich mich, wie viele menschliche Handlungen halten denn so eine Beleuchtung aus wie eine Handlung am Stephansplatz? Also man mag Vergleiche anstellen, wie man will. Wir haben schon was Erhabenes, wir von der Handlung. Und wegen diesem hohen Standpunkt fallen so viele von der Handlung. Ach Gott, dieser Christoffel, der tandelt wieder mit dem Gewölb zu sperren. Muschi Weiberl! Muschi Weiberl! Schauen Sie mal! Der Gewölbschlüssel ist voll Wachs. Gerade so, als wenn ein Bandit einen Abdruck hätte machen wollen. Okay, du dummer Bursch. Du hast den Schlüssel wahrscheinlich wieder irgendwo hingeworfen, ohne zu schauen, ob es sauber ist. Von rechts wegen, und da liegst du jetzt einer Strafe. Oh, ja? Nein, Lehrbuben unterliegen nicht so geschwind. Durch Gewohnheit vertragt man viel. Die Verhältnisse haben indes eine andere Gestalt gewonnen. Der europäische Handel wird bald dann Lehrjungen weniger haben. Na, seid so gut, bringen Sie mich um. Nein, nein, im Gegenteil. Ich werde Sie bei einem freundschaftlichen Glas Wein leben lassen. Die Geschichten erzählen muss ich Weimperl. Sagen Sie Herr Weimperl zu mir. Ich habe nämlich Aussichten, zum Buchhalter zu avancieren. Und Sie werden von heute an per Mussi tituliert. Wieso sagen denn Sie Sie zu mir? Ja, ahnen Sie denn nichts, glücklicher Kommerzzögling? Mit dem heutigen Schopfbeutler habe ich auf ewige Zeiten Abschied genommen von Ihrem Kakadu. Ach so. Deswegen war Ihre Hand so heftig bewegt, dass man sich gar nicht trennen könnte. Ja, Sie sind unter meiner 5-jährigen Leitung gewaltig ausgebildet worden, haben das Kommerz von den verschiedensten Seiten kennengelernt, haben kritische Perioden mitgemacht, also wenn die Geschäfte stocken, das Gewölb leer ist und der Kommis bloß da steht, ein paar Stanitzel macht und gedankenlos in die Gossen schaut, na das ist leicht. Aber plötzlich tritt neues Leben ins Merkantilische. In 5 Minuten ist das ganze Geschäft voll mit Leut. Da will eins 1,5 Blut Kaffee, der für 2 Groschen kapern, der einen frischen Aal, die gefalte Limone. Da will ein zartes Wesen am Bärenträg und der Kuchelbär wie ein Rosenöl. Und da lispelt dann ein brustdefekter Jüngling, ein Zuckerkandel. Und da schreit ein kräftiger Hohe, der Mierflaschenschlägerwitz. Und ein üppiges Wesen wie ein Heustierchen und ein Zaumdüre wie Fischbahn haben für ihr ausgeschnittenes Mieder. Und da geht der Hohe, der auf den Kas los und schreit, mir ein Viertling Schweizer. Und ein Dienstbot will ein Haring umtauschen, den ihr die noble Frau ins Gesicht geworfen hat, weil es kein Milchner war. Und in diesen Momenten muss ein Kommis zeigen, was ein Kommis ist. Die Leute zusammenschreien lassen, wie sie wollen. Mit einer ruhigen, fast ans unerträglich grenzenden Gelassenheit eins nach dem anderen bedienen. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was ist denn eigentlich mit mir? Na, dann nur Geduld, der Prinzipal wird es Ihnen notifizieren, wenn er da ist. Sie sind doch da. Ja, Herr Prinzipal haben befohlen. Befohlen? Wir sind daher in Corpore erschienen. In was sind wir erschienen? Halt's Maul, in Corpore. Ich muss Sie von einer Veränderung mein Haus betreffend in Kenntnis setzen. Sie haben bisher nur einen Herrn gehabt. Bald werden Sie auch eine Frau bekommen. Ja. Was? Aber dazu bin ich doch noch viel zu jung. Reden's doch nicht so albern. Der Herr Prinzipal wird sich verehelichen und seine Frau wird auch die unsere sein. Also unsere Prinzipalin, unsere Prinzipalgebieterin. Ja, ganz recht. Ach so ist es. Und dieses wichtige Ereignis möchte ich durch einige Beförderungen in meinem Personale verherrlichen. Sie, Mussi Christoph? Der sagt Gassi und Mussi. Sie haben aufs Gewand gelernt, müssten eigentlich noch ein halbes Jahr Lehrbuch bleiben. Diesen Zeitraum schenke ich Ihnen und ernenne Sie zum Kommis. Oh, also so eine Auszeichnung wird nur wenigen zuteil. Na, bedanken Sie sich. Ja. Die Gute des Herrn Prinzipals zu erringen, ferneres Benehmen, würdig sein, Fleiß und Ausdauer zu erringen. Ja, schon gut. Ich hoffe, dass das nicht nur schöne Worte sind. Nein, das sind Sie gewiss nicht. Und mit Recht. Ich glaube, dass er Ihnen, Herr Prinzipal, als auch mir, seinem unmittelbaren Vorgesetzten, als auch dem Kontinentalhandel Ehre machen wird. Sie waren immer fleißig. Ja, passabel. Ehrlich, das ist das Wichtigste. Also, er hat manche Watschen in der Lehrzeit gekriegt, aber keine auf Veranlassung einer Watschen, die er der Pudel gegeben hat. Ihnen fehlt eigentlich nichts, als dass ich ein bisschen mehr Manieren gegen die Kundschaft aneignen sollte. Ja, also, darüber habe ich Ihnen oft Lehren gegeben. Schön mit gnädige Frau und gnädige Damen herumwerfen, die Ware mit Anstand überreichen, das kleine Geld zierlich mit Zeigefinger und Daumen herausgeben und zu jedem Rammel Schatz sagen. Ja. Ganz recht, das wird sich schon noch geben. Oh ja, so etwas lernt ein junger Kommis ganz geschwind. Sie, mein lieber Herr Weimperl, der Sie schon seit Jahren zu meiner vollsten Zufriedenheit das Geschäft führen, Sie, lieber Herr Weimperl, ernenne ich zu meinem Associé. Ich Associé? Ja, gleich nach meiner Rückkehr werden wir den nötigen Kontrakt auf und der neuen Firma und Kompanie beisetzen. Ich verreise nämlich auf 3 Tage. Teils meiner Heiratsangelegenheiten wegen, teils anderer Angelegenheiten halber. In dieser Zeit übergebe ich Ihnen mein Geschäft. Achten Sie auf alles, dass keine Unregelmäßigkeiten in den Büchern, in den Magazinen und auch nicht in der Korrespondenz. Ach, so 3 Wochen haben wir schon keinen Brief mehr gekriegt. Also. Mit einem Wort, Sie sind ein solider Mann, dem ich mein vollstes Vertrauen entgegenbringe. Also, jetzt muss ich zum Schützensouper. Morgen in der Früh fahre ich weg. Also, sollte man also nicht mehr die Ehre haben, den Herrn Prinzipal zu sehen, so wünschen wir schon jetzt eine glückliche Reise. Also Sie? Ja, fassen Sie sich, mein lieber Weinball, fassen Sie sich. Am Tag meiner Verheiratung sind Sie mein Associé. So, adieu. Und nochmals, während meiner Abwesenheit, äußerste Vorsicht, Disziplin und Sauberkeit. Habe die Ehre. Wir machen unser Kompliment, Herr Prinzipal. Kompliment. Kompliment. Associé, hast du gehört, Gremium von Europa? Ich bin Associé. Unser Prinzipalheirat. Sie werden Kompagnon, folglich haben wir also zwei Prinzipalen, eine Prinzipalin und ich allein bin der ganze Personalstand. Buchhalter, das war ja schon der Chimborazo meiner Wünsche und jetzt blickt der Associé mitleidig aus dem Wolkenthron auf den Buchhalterstandpunkt herab. Ja, ich mache meine Gratulation. Und sonderbar, gerade jetzt, jetzt. Ah, jetzt sind sie es ja noch nicht. Erst bis der Prinzipal heirat. Gerade jetzt, wo das Berufsglück das ganze Füllhorn über mich ausschüttet, da werden Wünsche in mir roglich, wie Kisten, die auf einer Scheibdrogen schlecht aufgebockt sind. Ah, ich spann, was der Herr Associé wünscht. Eine Associéin? Nein, nein, das irritiert mich nicht. Und das kommt von selbst. Und wenn es nicht kommt, ist auch kein Unglück. Ach so, das nein, ist nein. Nicht. Naja, nachher her ist Raden auf. Mein Kopf ist von der Lehrzeit her noch zu sehr angegriffen, als dass ich mir jetzt gleich wieder zerbrechen möchte. Glauben Sie mir, junger Mann, ein Kommis, der hat auch Stunden, wo er sich an ein Zuckerfass lehnt und dann in süße Träumereien versinkt. Und dann vor diesem wir 25 Pfund Gewicht aufs Herz, dass er von Jugend an ans Gewölb gefesselt war, wie so ein Hund an die Hütten. Ach, wenn man das Weltleben nur aus unkompletten Makulaturbüchern, den Sonnenaufgang nur vom Bodenfenster aus und die Abendröte nur aus Erzählungen der Kundschaften kennt, da bleibt eine Leere im Innern, die alle Ölfässer des Südens, alle Haringfässer des Nordens nicht ausfüllen. Also eine Abgeschmacktheit, die alle Muskatblüte Indiens nicht würzen kann. Ja, aber das wird doch jetzt ein anderes Gesicht kriegen als Kompagnon. Ich weiß nicht. Ich meine, der Diener ist Sklav des Herrn, aber der Herr ist ja Sklav des Geschäfts. Gut, erhaben ist die zweite Sklaverei, aber so dürftig mit Genuss begabt, als wie die erste. Wenn ich nur einen Wiffenpunkt wüsste in meinem Leben, wenn ich nur von ein paar Tagen sagen könnte, da bin ich ein verfluchter Kerl gewesen. Aber nein, ich war nie ein verfluchter Kerl. Wie schön wäre es, wenn ich so einmal als alter Handelsherr mit den anderen alten Handelsherren beim jungen Weinsitzert. Und wenn dann so das Eis aufgehockt wird vor dem Magazin der Erinnerungen und wenn dann so im traulichen Gespräch ja, die Budel der Fantasie voll angerammt wird mit Waren von ehemals und dann im lebhaften Ausverkauf von diesen alten Geschichten ich dann sagen könnte, ja, ich war auch einmal ein verfluchter Kerl, ein Deuchselsmensch, ein schwerer. Ach Gott, ich glaube, ich muss mir um jeden Preis dieses verfluchte Kerlbewusstsein erringen. Also, wenn es nach mir gegangen hätten sie das schon lang. Jedes Mal, wenn sie sich in meine Frisur verkrampelt haben, habe ich mir gedacht, das ist ein verfluchter Kerl. Ja, was Sie denken, das geht mir nichts an. Ich muss es doch denken, ich muss es fühlen. Na ja, dann beideln Sie ihn halt selber am Schopf. Halt! Ich hab's. Was denn? Ich mach mir einen Jux. Einen Jux? Ja, gerade jetzt an der Grenze zwischen Knechtschaft und Herrschaft mach ich mir einen Jux. Also ich will für die ganze Zukunft diese leeren Wände meines Herzens mit Bilder der Erinnerung ausschmücken. Ich mach mir einen Jux. Aber wie wollt's denn das anstellen? Wollen's dabei sein, Christopher? Ja, warum nicht? Ich bin ja freigesprochen. Kann man die Freiheit schöner als durch einen Jux zelebrieren? Wir sperren das Gewölb zu, während der Prinzipal weg ist. Sind Sie dabei? Gewölb zu sperren war schon immer meine Leidenschaft, solange ich bei der Handlung bin. Wir fahren in die Stadt und suchen fidele Abenteuer auf. Sind Sie dabei? Ja, freilich. Ich riskiere ja nichts. Sie sind Kompagnon. Indem ich Ihnen folge, fühle ich nur meine Pflicht. Jetzt, was Sie riskieren, das touchiert mich. Na, halt, halt, ich bin halt dabei. Sie setzen mir jetzt einen Floh ins Ohr, den ich erst fangen und töten muss. Kann es der Prinzipal erfahren? Ah, der sitzt immer nur in seiner Schreibstube, diskutiert nie mit den Kundschaften, geht kaum an einen öffentlichen Ort, außer alle Quartal, zur Schützengesellschaft. Nein, der kann es nicht erfahren. Ja, aber wann er uns zufällig in der Stadt sieht? Das ist ein alter Mann, der heiratet, folglich mit Blindheit geschlagen ist. Und wissen wir überhaupt, ob er in die Stadt fährt? Und dann geht er Geschäften, wir bloß dem Vergnügen noch. Sein Weg geht Chihi, unserer da hat, wie die Fuhrleute sagen. Ja. Und wann uns das Fräulein Marie verrat? Ach ja, die hat doch Liebesaffären, ist folglich froh, wenn sie nicht verraten wird. Ja. Was ist, wenn die alte Gertrud blascht? Ach Gott. Mhm. Naja, das Hindernis ist natürlich unübersteiglich. Das ist ein altes Weib, die muss ja plauschen. Aber halt, ich hab's. Helfen Sie mal. Ja. Gerade die Alte muss die Assekuranz von unserer Unternehmung sein. Geschwind, wir gehen ins Sanglers Zimmer. Ich werde den Zangler vorstellen, und damit sie dann die Geschichte, die Stimme nicht erkennt, stelle ich mich böse. Und Sie geben ihr dann den Auftrag, den ich ihr als Zangler gebe und den Sie dann wieder an mich ausrichten muss, wenn ich wieder der Weinball bin, ja? Bitte schön, ich bin mir da nicht gescheit genug. Ja, das ist klar. Du, stell einmal das Licht weg. So. Ja, ja, ja. Das ist wieder Leiterei. Also, bald ist da wer. Was schaffen's, Herr von Zangler? Ich war schon froh, hab glaubt, der ist gut. Gertrud. Frau Gertrud hat den Herrn heute wieder kurios böse gemacht. Ich weiß aber nicht. Gertrud. Ja, hat die Frau gehört? Er will ja gar nicht reden mit ihr. Darum lasst er ihr doch mich den Auftrag geben. Sie soll morgen in aller Frühe dem Herrn Weimperl sagen. Der Christoffel wird doch heute noch selber den Herrn Weimperl sehen. Folglich kann ihm ja der Christoffel. Lucy Christoph, bitte mal aus! Ja. Der Herr hat mir ganz andere Geschichten aufgetragen, die meinen ganzen Hirnkasten in Beschlag nehmen, ja? Also, weil ich drauf vergessen könnte, so soll ich durchaus die Frau Gertrud. Der darf halt nicht zusperren. Nicht aufsperren. Hat ihn Frau gehört? Ja. Also. Die Frau Gertrud soll morgen in aller Früh dem Herrn Weimperl sagen, der Herr Zangler lässt ihm strengstens anbefehlen, während seiner Abwesenheit durch zwei Tage das Gewölb ja nicht aufzusperren. Verstanden? Ja. Na freilich, das Gewölb darf nicht aufgesperrt werden. Das wird ja nicht so schwer zum Verstehen sein. Ja, schnell, ja, weg. Ja, hat man gehört. Also so, schauen, dass dem Herrn aus die Augen tritt. Na ja. Ja, weg jetzt. Der Mann ist halt in einer Laune. Ja. Das ist schon aus der Weiß. Ah, jetzt sind wir gedeckt. Erfahrt im schlimmsten Fall der Prinzipal, dass wir das Gewölbe zugesperrt haben, berufen wir uns auf den Befehl, den wir von der Frau Gertrud erhalten haben. Da glaubt er, die Alte ist verrückt. Das hat er viel gescheiter oder nicht gehalten. Meiner selbst pfiffig ausspekuliert. Ja. Und jetzt richten Sie noch das Sonntagsgewand, alles, was zur Eleganz fehlt, wie Kopftürchel und Schnupftürchel und Halstürchel und Krawattel und Schmiesel, das werde ich Ihnen leihen. Ja. Das wird ein Jux morgen. Jesus, der Alte kommt! Was, der Zangler? Ja, aber wenn mich der in diesem Aufzug sieht, das ist... Ich retiriere mich zu Frau Gertrud hinein. Aber ich kann ja so weder zu Frau Gertrud noch vom Herrn Zangler zeigen. Ja, ich riskiere nichts. Ich gehe zu Frau Gertrud hinein. Aber ich bin dabei. Ja, ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich hab mir das Ding anders überlegt. Zur Schützentafel komme ich später auch noch zurecht. Vielleicht könnte der Herr Sonders diesen Abend zu einem Rendezvous verwenden wollen. Ich setze mich an mein Fenster und werde ein bisschen aufpassen. Wenn man heute Vollmond, da sehe ich es prächtig, wenn er vielleicht in das Haus hineinschleichen will. Dieser saubere Herr Sonders, der. Ich glaube, jetzt kann ich mich ausgeschirren. Marie! Also, verdammt, da ist schon wieder wer. Also ich komme als Associé in die Saussee. Also, nein, Marie, Marie! So gehe ich nicht von dir. Aber August! Versprich mir, in meinen Plan zu willigen. Ich soll dem Vormund durchgehen. Fliehen sollst mit mir. Das schickt sich nicht. Marie! Fliehen, durchgehen und auf- und davonlaufen ist eins. Das schickt sich nicht. Du hierbleiben, mir entrissen werden und ich mir eine Kugel vor den Kopf brennen ist auch eins. Und das schickt sich so gewiss, wenn du nicht den Mut hast. August, du bist ein fürchterlicher Mensch. Des alten Eigensinn lässt uns nichts anderes übrig. Wenn ich dir aber sage, es schickt sich nicht. Du sollst eigentlich schon längst fort sein. Ich habe dir nur erlaubt, bis es Abend wird und... Hier ist nicht einmal Licht. Haben Liebende jenes anderes Lichtes bedurft als des Mondes, der eben freundlich durch die Fenster blickt? Der Mondschein schickt sich nicht. Du gehst entweder sogleich fort oder du gehst mit mir zu Frau Gertrud hinein. Die hat Licht. Nein, die darf ja nicht erfahren. Warum nicht? Machen wir sie zur Vertrauten unserer Liebe. Ich traue alten Weibern nie. Da höre ich jemanden an der Tür. Mein Gott, der neugierige Christoph. Wir wollen einen Augenblick uns hier verbergen, komm. Gut, das schickt sich nicht. Was ist das? Kein Licht da? Ah, das wird der Herr ausgelöscht haben, wie er fort ist. Ich muss schauen, dass ich die Musi Weimperl heute noch den Befehl ausrichten kann, dass Gewölbe zugesperrt bleibt. Bis morgen könnt ihr vergessen. Da war es nachher wieder ein Lärm. Ah, der Alte, das ist ein... Grummel, Grammel, Kranschep, Krasch. Da hat uns einer belauscht, nur hervor! Himmel, Herr Vormund! Herr Zangler! Bitte, ja. Lieber Herr Onkel und Vormund, seid nicht böse! Ich weiß, dass es sich nicht schickt, aber... Ich hab Marien gegen ihren Willen bis in die Stube verfolgt. Zürnen Sie also mir doppelt und dreifach, wenn Sie wollen. Doch Marien dürfen Sie keine Schuld zumessen. Ich will gar nichts zumessen. Bitte, lieber Herr Onkel und Vormund. Sie schweigen? Diese schauerliche Stille verkündet einen furchtbaren Sturm. Ist's möglich? Diese Sinnesänderung? Sie segnen unseren Bund? Oh, liebe, göttliche Hände! Oh. Marie! Jetzt bist du meine Braut. Wie soll ich Ihnen danken, Herr Onkel? Herrlicher Mann. Was ist denn das? Er ist fort. Wo ist er denn hin? Ohne Zweifel auf sein Zimmer. Der gute Mann will das erste Entzücken beglückter Liebe nicht stören. Marie, komm in meine Arme. Gern. Jetzt schickt es sich ja. Liebes, teures Mädchen. Was ist denn das? Ich glaub gar... Herr, Sie unterstehen sich? Aber lieber Herr Angesehen... Unverzeihliches Geschöpf, da hinein! Haben Sie nicht erst in diesem Augenblick... Verwegener Landstreicher, da hinaus! Das kann er ernst nicht sein, Sie... Hinein! Entweder Sie halten uns jetzt zum Besten oder... Hinaus! Der Vormund ist verhext! Hinaus! Sie sind verrückt, Herr, aber Geduld! Ich werde... Hinaus! Es ist zu arg! Wort, du entartetes Geschöpf! Meine Schwägerin wird dich koramisieren! Na, das ist eine Historie. Ja. Ich gönn's dem Fräulein Marie. Was nennt's mir immer einen teugerten Burm? Also, ich glaub, ich fang schon an, ein verfluchter Kerl zu sein. Das ist der Vorgeschmack auf den Jux. Also das wäre ein Abenteuer. Na, ich danke. Na ja, junger Mann. Ich meine, ich kann Ihnen leider die Abenteuer nicht herzaubern. Glauben Sie, mir ist es angenehm, da herumzugehen. Schaut ja aus wie ein Stockerau da. Also herumzugehen wie ein Wasal mir dem obendrein jedes offene Gewürzgewölb an heimlichen Gewissensbiss macht. Den ganzen Vormittag ist uns nichts untergekommen. Nichts aufgestoßen. Ja, vielleicht... Stoßt uns am Nachmittag was auf. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Ich meine, arg wäre das schon, wenn wir da 4 Stunden weit herfahren, den ganzen Tag in der Residenz zubrechen und ohne einen Jux dann das Geld verjuxt hätten. Ja, das war er, der Jux. Vor allem anderen müssen wir aber doch wieder unter die Leute gehen. Da in dem öden Gassel werden wir nichts erleben. Na, in den öden Gassel erlebt man allerhand. Das ist ja das Abenteuerliche. Ja, wie oft habe ich gelesen in die Bücher, er befand sich, ohne zu wissen wie, in einem engen, abgelegenen Gässchen. Plötzlich gewahrte er an der Ecke einen Mann in einem Mantel. Ihm war es, als hätte ihm gewunken. An der anderen Ecke sieht er auch einen Mann. Ihm deucht, als hätte ihm gewinkt. Unentschlossen steht er da. Er weiß nicht, soll er dem folgen, der ihm gewinkt, oder dem, der ihm gewunken. Da plötzlich öffnet sich ein Fenster und eine zarte weibliche Hand kommt rein. Na, seid so gut! Also, wenn ich jetzt einen halben Meter weiter hinten gestanden wäre, könnte ich sagen, ich wäre überschüttet worden in der Residenz. Mit was braucht er keiner zu wissen? Was wohnt denn da droben überhaupt für ein Vögel? Völkel, die Bürgermeisterin Völkel, na, die wohnt woanders, glaube ich. Aber das ist Madame Knorrs Modewarenverlag. Ja, das ist eine schöne Mode, die wir ja dann schieben. Ja, hey, also, sieh, dort steht ein Mann. Ja, winkt uns aber nicht. Ja, aber er kommt näher, er bleibt wieder stehen. Das ist ja... Meiner Sir? Das ist ja der Herr von Brumminger. Ja, der öfter zu unserem Prinzipal kommt. Der erkennt uns gleich. Schon vor mir angeschaut. Ja. Nein, das ist Blendwerk, das kann ja nicht sein. Der Herr Zahnke. Der Prinzipal. Schreit da ein. Dem Abenteuer weichen wir aus. Ja, der wird gleich vorbei sein. Ja, komm. Was ja gibt's da? Nix, gar nix. Wir wollen... Nix, gar nix. Ah, wieder passt auf die Weibsbüter. Hab weiter um ein Haus. Nicht einmal geschlossen. Wir müssen da hinauf. Zu wem? Zu, na, was da oben steht, da. Ja, Madame Knorr, Modewarenverlag Niederschlags. Genau, ja, sowas. Aber die wohnt ja im ersten Stock und nicht da herunter unter der Einfahrt. Ja? Deswegen müssen wir ja da hinauf. Ja. Hätten Sie vielleicht geglaubt, dass wir nicht hinauf müssen? Erster Stock rechts die Tür. Danke Ihnen, danke Herr. Danke, wir können Herr Putzer, wiedersehen. Denen geh noch. Ich muss schauen, ob sie mich nicht angelogen haben. Das habe ich gemacht, das auch. Das ist erledigt, jetzt kann ich zur Schwägerin. Ja. Herr von Zangler! Ja, wer ruft mich denn so? So habe ich ja doch recht gesehen. Ach, der Herr von Brunninger. Seit wann in der Stadt kommen wie gerufen. Sie müssen gleich jetzt mit mir zum Advokaten. Es ist wegen der krüglichen Sache. Lieber Freund, das lassen wir jetzt auf später. Nein, lieber Freund, ich lasse Ihnen nicht aus. Die krügliche Sache liegt mir jetzt nicht so sehr am Herzen, als wie... hat sich aufs Vorteilhafteste gestaltet. Wir kommen alle zwei zu unserem Geld. Ja, ich weiß, aber ich muss jetzt... Nein. Die krügerische Sache muss jetzt einer Herzenssache nachstehen. Ja? Was? Ich heirate. Wem? Noch weiß es kein Mensch. Und doch steht's in großmächtigen Buchstaben da auf der Gossen. Wo? Da, Madame Knorr. Ah, das ist also die Erwählte. Ich gratuliere. Ich muss aber, Nein, ich lasse ihn nicht aus. Da vergessen Sie mir ganz auf die Krüge. Nein, ich habe jetzt keine Zeit. Aber in 10 Minuten ist es abgetan. Ja, aber wirklich nicht mehr. Nein, gewiss nicht länger. Kommen Sie nur geschwind. Ich habe doch keine Zeit. Sie werden sich wundern. Sehen Sie, das sieht schon einem Abenteuer gleich. Ja. Aber was machen wir, aber was sagen wir denn, wenn die Madame kommt? Ja, was uns einfällt. Ja, aber wann uns nichts Gescheites einfällt? Na, sagen wir was Dummes. Ich meine, diese Lage fordert doch mehr Kühnheit als Gescheitheit. Ja, freilich. Ein gescheiter Mensch lässt sich auf solche Sachen gar nicht ein. Aber ich glaube, man kommt. Das sind die Herren, Madame. Ja. Also, wenn Sie jetzt nicht zum Reden anfangen, ich fange nicht an. Ja, nur Geduld. Was steht zu Diensten, meine Herren? Habe ich die Ehre, Madame Knorr? Oh, ich bitte. Die Ehe ist meinerseits. Ja. Der Anfang ist sehr ehrenvoll. Wünschen die Herren vielleicht in meinem Warenlager eine kleine Auswahl zu treffen? Ja. Sieh, das tut's nicht. Es könnte uns das Geld zu wenig werden. Na, wir kommen eigentlich weniger, um zu kaufen. Noch eigentlich ja, um gar nichts zu kaufen. Ja, sondern vielmehr, um gekaufte Waren abzuholen. Oh, ich bitte. Zu bezahlen. Ich bitte. Das heißt eigentlich nicht abzuholen, nicht zu bezahlen. Ja, sondern eigentlich nur, um uns über eine Rechnung zu informieren, wie viel sie betragt und sie dieser Tage dann zu bezahlen. Wie es gefällig ist. Und was für eine Rechnung meinen Sie denn eigentlich? Also die Rechnung von. Sie wird Erkundschaft haben, die Schmidt heißt. Ja. Ne? Die Rechnung von Frau von Schmidt. Ah, das muss ein Irrtum sein. Ich habe keine Kundschaft, die Frau von Schmidt heißt. Na, jetzt ist recht. Nein, ich habe mich ja nur versprochen. Frau von Müller habe ich sagen wollen. Verzeihung, ich habe auch keine Frau von Müller zu bedienen. Zum Teufel, nein. Nein, ich bin heute so verwirrt. Nein, aber Frau von Fischer heißt diejenige. Frau von Fischer? Naja, das ist was anderes. Ja, Frau von Fischer, meinen Sie? Hab ich's doch getroffen. Ja, aber wie man nicht gleich Frau von Fischer sagen kann, das gibt einem doch die Vernunft. Aber wie kommt das? Frau von Fischer ist eigentlich mehr meine Freundin als bloß Kundschaft. Ja, aber wenn die Freundin was kauft, ist sie Kundschaft und muss zahlen. Ich meine, das wäre ja arg, weil sonst hätten ja die Kaufleute lauter Freunde und keine Kundschaften mehr. Ja, das pressiert ja nicht. Frau von Fischer verrechnet sich alle Jahr mit mir. Und jetzt muss ich mir doch die Freiheit nehmen, zu fragen, wer dieselben sind und wie sie dazu kommen, für die Frau von Fischer bezahlen zu wollen. Aha. Ja, sie ist also Ihre Freundin? Das glaube ich. Noch wie ihr seliger Mann gelebt hat. Und gar jetzt, die 3 Jahre, wo sie Witwe ist. Ja. Ja. Jetzt geben Sie Acht, was ich der Sache für Wendung gebe. Ja. 3 Jahre war sie Witwe. Aber seit 3 Tagen ist es nimmer. Wieso? Ich bin ihr Gemahl. Was? Das ist ein Kekerding. Wär's möglich? Vor 3 Tagen hat meine Freundin Fischer geheiratet. Ja. Ja, ich bin der Glückliche von den 3 Tagen. Ja. Sehen Sie, das heißt halt Geist. Wer heißt Geist? Geist? Nein, ich. Ich heiße Geist, von Geist. Also, ich bin so überrascht von Geist. Ja, man sieht ihm gar nicht an. Und dieser junge Herr? Oh, das ist ein meiniger Verwandter, ein junger Geist. Aber warum hat man denn so eine wichtige Sache vor einer intimen Freundin verheimlicht? Also, Sie sollen ja alles erfahren, aber könnten Sie derweil jetzt wegen der Rechnung von der Frau von Fischer nachschauen? Ja, gleich. Na, so. Der wäre vor mir aufgekommen. Sie kann mich noch gar nicht erholen. Die Frau von Fischer ist da. Will aber nicht herein. Weil Herren da sind. Ach, jetzt geht's zusammen. Was, wer ist da? Ja, Ihre liebe Frau. Nein, sie soll herein. Es ist ja nur ihr Gemahl. Nein, sagen Sie ihr. Was denn diese Sachen? Sie soll kommen, ihr Gemahl, ihr lieber Geist ist da. Ja, ich wollte, wer Geist, dass sie verschwinden könnt. Ich begreife überhaupt nicht diese Zurückhaltung, dieses geheimnisvolle Wesen. Ja, aber meine Frau, die hat das. Sie werden sehen. Sie wird jetzt bei der Tür hereinkommen und so tun, als ob ich ein Fremder wäre. Oh ja, sie wird dergleichen tun. Ja. Aber die ist sehr obstinat und bleibt draußen. Na, das wäre Glück. Nein, da muss ich ja gleich, das wäre ja nicht übel. Aber also auf meine Frau bin ich sehr gespannt. Nur her da. Komm in meine offenen Arme, du Verschlossene. Jetzt sehen Sie, dass ich keinen Spaß hab gemacht. Nein, es ist ernst. Da steht er. Dein Gemahl, der Herr vom Geist. Mein Gemahl. Und der hat's dir selber gesagt, dass du seit 3 Tagen die Seinige bist. Jetzt nützt keine Verstellung mehr. Philippin, lass uns geschwind Kaffee machen, dann laufen wir zum Heiner hinüber, holen einen Google-Wurf. Es ist entweder eine exzentrische Art, den Anbeter machen zu wollen, oder der Mensch erlaubt sich einen Scherz mit mir. Im ersten Fall verdient die Sache nähere Erwägung, im zweiten Fall verdient die Keckheit Strafe. In jedem Fall aber muss ich ins Klare kommen. Und das kann ich am besten, indem ich auf seine Idee einzugehen scheine, vor meiner Freundin seine Frau spiele und die Gelegenheit abwarte, ihn in die Enge zu treiben. Schon recht, Madame. Und jetzt zu dir, du garstige Freundin. Aber die garstige Freundin ist recht sauber. Hm? Ja, aber was bringt das? Wir kommen doch in eine blöde Geschichte. Ja. Wie hast du es nur übers Herz bringen können, zu heiraten, ohne dass ich was weiß? Das war ein Grund, den dir mein lieber Mann sagen wird. Sie sagt lieber Mann, sie tut richtig so. Also nun, Herr von Geist. Ja, also den Grund, den kann Ihnen ebenso gut meine liebe Frau sagen. Nein, nein, lieber Mann, sag du es nur. Nein, nein, sag doch du es, liebe Frau. Es war eine Laune von meinem lieben Mann. Ja, ja, und auch eine Laune von meiner lieben Frau. Es ist aber doch unerklärbar. Wie das zwei Menschen wie wir bei Laune sind, das ist gar nicht unerklärbar. Ja, aber die Bekanntschaft, die muss doch schon viel länger gedauert. Ach nein, das nicht, wir kennen uns erst sehr kurze Zeit. Ja, unglaublich kurz. Die Sache ist so Hals über Kopf. Und ja, über den Hals ist uns gekommen, den Kopf aus der Schlinge ziehen hast jetzt aber. Da kann man sehen, die Ehen werden im Himmel geschlossen. Richtig bemerkt, im Himmel werden sie geschlossen. Und deshalb erfordert dieser Zustand auch so eine überirdische Geduld. Sehr unrichtig bemerkt, denn du hast dich hoffentlich nicht über mich zu beklagen. Nein. Habe ich dir schon ein einziges Mal widersprochen? Das ist wahr, nein. Suche ich nicht, in deine Ideen einzugehen, selbst wenn ich keinen vernünftigen Grund herausfinde? Ja, ja, das ist auch wahr. Das ist eine feine Gesellschaft. Ja, ja. Und da du mir ja nie widersprichst, liebe Frau, wirst du nichts dagegen haben, wenn ich dich jetzt bei deiner reizenden Freundin lasse und ich meinen Geschäften nachgehe. Ach, da würde ich sehr viel dagegen haben. Du hast für heute kein Geschäft mehr, als für unser Vergnügen zu sorgen. Zum ersten Mal muss es jetzt nach meinem Willen gehen. Nein, schau, ich muss ja... Für diesmal unbedingt den Befehlen der Frau gehorchen. Ja, sehr wohl, gehorchen. Was schaffst du eigentlich? Sie, was treibst du denn da? Ja, ich traue mir nicht zu widersprechen. Seit 2 Minuten stellen Sie einen Ehemann vor und sind schon 7 Mandel. Sie haben gloriose Anlagen. Charmant, dort fahren wir hin. Der Garten ist prächtig, die Bedienung einzig. Mein Mann soll uns dort traktieren. Ja, dort hinaus eine Partie machen, na, das ist eine Idee von mir. Die wirklich einen Kuss verdient. Den dir dein lieber Ehemann auch also gleich. Glauben Sie? Also wenn Sie der Meinung sind, dass meine Frau einen Kuss verdient? Ohne weiteres, ne? Nur keine Umstände gemacht vor einer Freundin. Ja, dann... Na, na. Na geh, geh, Marlin. So sehe ich's gern von frisch vermählten. Na, das ist ein Götterweib. Aber liebe, liebe Frau, wenn du bald wieder eine Idee hast, die einen Kuss verdient, dann gebe ich dir ein paar Akonto auf deine nächsten Ideen, ja? Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ein Schalerl-Kaffee müssen wir unbedingt noch trinken, ehe wir ausfahren. Der Herr Cousin, ja. Der kann gleich um den Wagen gehen. Und Sie spazieren indessen in mein Zimmer hinein. Also gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie, Sie glücklicher. Ich muss Ihrer Frau im Atelier draußen noch eine neue Form von Hauberln zeigen. Also Hauberln, ich sag der Hauberln. Wir werden Ihnen nicht zu lange warten lassen. Ja. Sie verliebter Gemahl, Sie. Ah. Na ja, also die Meinige und ich, wir leben eigentlich recht gut miteinander. Es rentiert sich kurios, ein verfluchter Kerl zu sein. Gut, den Wagen bitte, den wird natürlich die Madame Knorr zahlen, sie hat ja darum bestellt. Und, ja, und dass ich jetzt so einen Ehemann da aus dem Stegreif darstelle, das ist schon eine verrückte Idee, aber es macht ja nichts. Es gibt ja andere Leute auch, die verrückte Ideen haben. Ein Mann führt seine Frau das ganze Jahr nirgends hin und da holt sie auf andere Ort ganz nach seinem Sinn. Er verlangt aber, wenn er geht, soll es freundlich sein, weil's ihm sonst den Humor verdirbt im Vorhinein. Wenn er zu Haus kommt, soll's lächeln recht heiter und mild. Es beleidigt ihn, wenn sie sich unglücklich fühlt. Sie soll höchst zufrieden sein in dieser Ehe. Das ist eine verrückte Idee, eine verrückte Idee, eine verrückte Idee. Den Mann seh ich täglich zu ihrer Frau gehen. Ja, wissen's, das macht nix, es ist ihr Cousin. In der Dämmerung, da sieht man's oft beieinander stehen. Ja, was schaut's denn der Dämmerung? Es ist ihr Cousin. Sie tut ihm Ja, warum soll es nicht drucken? Es ist ihr Cousin. Wäre er nicht ihr Cousin? Ich ließ ihn gewiss nicht in die Nähe. Das ist eine verrückte Idee, eine verrückte Idee, eine verrückte Idee. Heut, wer an Film macht, passiert, was das schad ist. Nach kurzer Zeit findet im Netz man ihn gratis. Das gilt auch für Bücher, Musik und Theater. Der Künstler kriegt nix und wohnt haus noch beim Vater. Piraten und YouTube verdienen sich deppert. Der Künstler dagegen vor Hunger schon scheppert. Was ich nicht versteh ist, wenn ich sowas seh, wer kommt denn auf so eine Idee, eine verrückte Idee, eine verrückte Idee? Also hier ist der Ort. Wenn wir Knoten recht verstanden haben, was der Herr dem Kutscher zugerufen hat. Und ob ich ihn verstanden habe. Es war gerade in dem Moment, wo er das Wagentür zuschlägt. Ich schreie, halt! Aber man war nicht so dumm, ihnen zu gehorchen. Ich stürze in meinen Wagen. Ich stürze ihnen entgegen. Nach einer kurzen Erklärung stürzen wir beide fort, stürzen in einen Wagen. Wenn der Wagen auch noch gestürzt wird, wären wir noch nicht da. Es denken euer Gnaden, wenn sie mich nicht hätten. Na, dann wäre halt ein anderer mit mir heraus. Es ist ein wahres Glück, dass euer Knoten mich haben. Das Frauenzimmer war offenbar sie. Und der Mann war offenbar er. Durchgehen. Das ist klasse. Schändlich ist das, aber ich werde dir zeigen. Wenn eine Mündel so den Mündelgehorsam verletzt, wenn eine Nichte so die nichtigen Pflichten vergisst, ja, dann muss ja, man dann ja muss man nicht für reden, sondern schauen, dass man sie kriegt. Aber kein Aufsinn. Es ist ein wahres Glück, dass euer Knoten mich haben. Mein Mündel will ich haben, du Tölpel. Aber was täten euer Gnaden, wenn sie mich nicht hätten? Einen Gescheiteren würde ich herausschicken, der mir auf der Stelle jeden Saal, jeden Salon, jedes Salettel, jede Salaterie durchsucht und mir die Gewissheit bringt, dass sie da sind. Aber kein Aufsehen. Wir müssen zuerst... Ah! Der Wagen. Da sind sie. Wir haben schon. Wir haben schon. Das ist klassisch. Es ist ein wahres Glück, dass euer Knoten mich hat. Hey, Kutscher, hey! Schreien Sie nicht so. Bleiben Sie. Lass er mich und ich schlag mein spanisches Rohr an ihm ab. Vermeiden Sie das Aufsehen. Sie entkommen uns ja nicht. Die Pferde nehmen da Erfrischungen zu sich. Das dauert aber. Hey, Kutscher! Ja, ja, was schaffen's? Sehen's, er kommt schon. Es ist ein wahres Glück, dass euer Knoten mich an... Halt das Maul! Kein Aufsehen. Herr Knoten? Ja, Herr. Ich hab schon eine Fuhr. Eben deine Fuhr will ich. Sind denn Herr Knoten ein Kutscher? Er versteht mich nicht. So reden Sie ordentlich mit ihm. Ich sehe schon, euer Knoten haben keinen Begriff. Du hast vorhin einen Herrn und ein Frauenzimmer geführt. Ja, die sitzen drüben im Garten. Und weißt du, in welcher Absicht dieser Herr mit diesem Frauenzimmer... Ja, was geht denn das mir an? Wenn ein Kutscher in das eingehen möchte, dann euer Knoten keinen Begriff. Weißt du, Helfershelfer, dass du kriminalistisch bist? Was Sie noch nicht aus? Jetzt lacht er Ihnen aus. Euer Knoten haben keinen Begriff. Da hast du 10 Gulden. Ah, der Kutscher will gleich einen Begriff kriegen. Ah, exzellent. Wenn diese zwei Leute wieder in den Wagen steigen, dann führst du sie nicht dorthin, wo sie wollen, sondern dorthin, wohin ich dir sagen werde. Und wenn sie mich nachher verklagen? Da ist die Adresse von meiner Schwägerin. Dort führst du sie hin. Und damit du siehst, dass die Sache rechtens vor sich geht, gehe ich jetzt zum Wächter. Der muss hinten aufstehen und Gewalt brauchen, wenn sie nicht freiwillig in das Haus wollen, in das ich sie bringen lasse. Dem Wächter werde ich schon erklären. Der Wächter begreift ebenso wie der Kutscher. Geh er jetzt, schau er zum Wagen, bleib er in der Bereitschaft. Er muss jeden Augenblick in Bereitschaft sein. Herr Gnoden, können Sie verlassen. Ich fahr gleich noch. Und hab ich den kecken Burschen erst im Haus meiner Schwägerin, dann lasse ich ihn durch einen Kommissarius. Ohne Aufsehen! Das ist ja, was ich immer sag, ohne Aufsehen. Sind Ihre Gnaden jetzt endlich ein, was das für ein Glück ist, dass Sie mich haben. Ein schrecklicher Kerl! Und Sie machen schon wieder ein Aufsehen. Mein Gott, so, dass ich mich ärgere, denn er ist so ja, dumm. Da haben Sie gar keinen Begriff, wenn Sie sagen, dass du ein Stockfisch bist, den ich zum Teufel jag, wenn wir wieder zu Hause sind. Das sage ich! Da wird es nie einsehen. Mit dem Mann plage ich mich umsonst. Er hält mich partout für den Stockfisch. Man glaubt gar nicht, was das ist, wenn man einmal auf einen Menschen einen Verdacht hat. Ich könnte mich aber doch durch was in Respekt setzen bei ihm, wenn ich die Liebenden, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, entdeckert, ihre Gespräche und Pläne belauschert. Ach, da kommen zwar... Marie. Er retten Sie hinein? Sie seufzt aus sich selbst heraus. Und das sind Lebende. Jetzt fragt sich nur, ob es die unsrigen sind, ob die sind, die wir suchen. Sei doch nicht so ängstlich, liebe Marie. Oh Gott, die vielen Leute. Kennen uns nicht, wir sind ja beide fremd. Ich glaube, jeder Mensch sieht mir's im Gesicht an. Das ist klassisch. Und bei jedem Schritt, glaube ich, der Vormund steht vor mir. Sie sind am Vormund? Und die sind schon. Hier ist der Sammelplatz der eleganten Welt. Gerade hier sind wir sicher, so einem Spießbürger wie er ist, nicht zu begegnen. Ach, August, wozu hast du mich nur verleitet? Und ich habe dir doch immer gesagt, es schickt sich nicht. Lass es, lass es. Mach dir deshalb keine Vorwürfe, dein Vormund ist ein Tyrann. Was? Auf die Art sind sie es doch nicht. Unser, ihr Vormund, ist ein Gewürzkramer und der ihrige ist ein Tyrann. Und das sind Lebende, die uns gar nichts angehen. Er selbst hat uns gezwungen zu diesem Schritt. Wir sind dazu gezwungen worden. Die unsrigen sind freiwillig fort. Das sind ja ganz andere Verhältnisse. August, wir sehen. Mir geht's im Geist vor. Beruhig dich, liebes Mädchen. Wir haben nichts zu befürchten. Ja, nichts zu befürchten? Die unsrigen haben sehr viel zu befürchten. Ja, wie gesagt, das sind ja ganz andere Verhältnisse. Aber dass ich in der Welt mit dir herumlaufe, das schickt sich nicht. Das ist klassisch. Mach dir deshalb keine Vorwürfe. Ich erwarte hier nur die Antwort eines Freundes, dessen Schloss 2 Stunden von hier gelegen. Bei seiner Gattin findest du ein freundliches Asyl, bis ich nach Beseitigung aller Hindernisse dich als Gattin in die Arme meiner Tante führe. Was, die gehen zu einer Tante und die unsrigen kommen von einem Onkel? Das sind ja ganz andere Verhältnisse. Wer spricht hier? Nein, nein, nein, sind Sie ruhig. Ihnen tun wir nichts. Er hat uns behorcht. Aber kein Gedanken. Was will er also hier? Sie müssen wissen, sowohl Sie als auch das Fräulein müssen wissen, ich bin da mit meinem Herrn. Und? Was geht uns das an? Ja, no, no. Wenn Sie die wären, nicht die, ja, da ging es Ihnen sehr führen. Aber bei Ihnen, wie gesagt, sind es ja ganz andere Verhältnisse. Ich glaube, der ist betrunken. Die Schokolade ist serviert. Gut. Wo hast du für uns gedeckt? Na, dort, wo ich nahen früher gesessen sind. In der Laube. Komm, liebe Marie. Ach, August. Das schickt sich nicht. Wie sagt immer? Es schickt sich nicht. Geht aber doch wieder in die Laube. Das ist klasse. Da steht so gut, wann die gebildeten Herren recht freundlich und zärtlich mit den Dienstmadeln wären. Und ganz freiwillig brennen's am höllichten Tag, wie die Windspü ein schlamperten Kugelbär noch. Und drucken dir Brotzen und lass es nicht aus. O Engel, sonst mir sind's allein heut zu Haus. Man glaubt nicht, wie häufig das geschicht. Und es schickt sich doch offenbar nicht. Und es schickt sich doch offenbar nicht. Für Sporen auf ein Sparbuch gab's früher noch Zinsen. Doch leider ging das mit der Zeit in die Binsen. Man hat mir empfohlen, einen Wertpapierplan, legst doch in Aktien ihr Geld bei uns an. Ich bin noch nicht ganz überzeugt von dem Ganzen. Statt Zinsen verliere ich's Geld, wo in dem wir pflanzen. Man glaubt nicht, wie häufig das geschieht. Denn zum Geld verlieren spore ich doch nicht. Denn zum Geld verlieren spore ich doch nicht. Ich begreife nicht, mein Lieber, was dir eingefallen ist, dass du den Wagen hast fortfahren lassen. Ja. Aber geh. Hier kriegen wir doch wieder Wagen, so viel wir wollen. Ja. Oh ja, wenn man kein Geld anschaut. Ich werde es ja bald kann's mir anschauen, weil ich gleich kann's mir hab. Liebe Frau, schau, ich dachte, es ist viel angenehmer, wenn wir zu Fuß nach Hause gehen. Zu Fuß? Ja. Ach, im Mondschein mit dir dahin schlendern und schwärmen, oder wohl? Ja, schlendern und schwärmen. Ja, und wir werden auch das Unsrige geschwärmt. Ja, schon lass uns doch zu Fuß nach Hause gehen. Das ist so schwärmerisch und so billig. Warum nicht gar? Der Abend ist kühl. Willst du mich morgen krank wissen? Ja, ja, in der Hinsicht soll man nicht sparen. Eine Krankheit kommt höher als 10 Fiaker. Ja, ja, und mir kommt der Fiaker höher, wie wenn es 10 Krankheiten hätte. Na, war das nicht gescheit von mir, dass ich da gesagt habe, du sollst um den Mantel nach Haus schicken? Ja, aber hier will ich doch lieber ablegen. Christoph, haben Sie ja Geld bei sich? Nein, gar keins. Ich habe mich da auf Ihnen verlassen. Wie viel haben Sie denn? Ich habe von zu Hause 10 Gulden mitgenommen. Und mit 10 Gulden haben Sie wohl ein verfluchter Kerl sein? Ja, bitte. Hab ich ahnen können, wie ich in der Früh ledig ausgehe, dass ich am Abend eine Frau hab? Sonst sagt man, dass das Unglück kommt über Nacht, bei mir ist über Mittag kommen. Und dass ich jetzt alles zahlen muss, habe ich mir auch nicht gedacht. Jetzt habe ich gerade nur 2 Gulden bei mir. Und jetzt brauchen wir ein Jahr noch 4 Personen, die Wagen nach Haus und unsere Ruckreis. Ja, da schaut offenbar eine Krieder heraus. Nun, lieber Mann, du vergisst ja ganz den Kellner zu rufen. Nein, hab grad drauf gedacht. Du glaubst wirklich, dass wir hier jausen sollen? Was sonst? Ja, sonst nichts, das ist mir zu viel. So ruf doch. Ja, Mimi. Herr Kellner? So wird dich niemand hören. Du, ich hab so was Erschöpftes in mir. Gar nicht das rechte Organ, einen Kellner zu rufen. Kellner? Kellner! Mein Mann macht sich öfter den Spaß, den Knickrigen zu spielen. Die Jause soll dich vom Gegenteil überzeugen. Ich glaube, der Mensch will mich zum Besten halten. Das soll er mir büßen. Was schaffen wir, Gnaden? Ah, Sie sind der Kellner. haben Sie jetzt die Gewogenheit, also nehmen Sie es bitte nicht für ungütig, dass wir Sie jetzt hierher bemühen. Euer Gnaden, scherzen? Nein, warum soll ich Sie, lieber Herr Kellner, nicht mit Achtung behandeln? Sie, was treiben's denn da? Bitte, Euer Gnaden, so zart geht kein Gast mit einem Kellner um. Oh, bitte. Vielleicht habe ich doch Glück, dass er mit mir zart umgeht, wenn es zum Äußersten kommt. Nun, was ist der Landschaft wohl? Bis jetzt noch nichts. Nein, wir deliberieren noch. Ja, vielleicht 2 Schalen Kaffee? Kaffee haben wir doch schon bei meiner Freundin getrunken. Du musst eine Jause bestellen, die zugleich als Souper dienen kann. Ach so. Gut, bringen Sie bitte Butter und Rettich. Und 3 Seitel Bier, 2 für uns und 1 für die Damen. Das ist billig. Was wär das? Du bist uns so ordinär. Ich trinke nie Bier. Ach so. Na gut, dann nur für uns Bier und für die Damen Wasser. Es ist noch billiger. Aber Mann, ich darf nicht kalt soupieren. Ach so, was Warmes. Haben Sie vielleicht ein Bäuschel? Oder ein halbes Gulasch? Ja, oder den Saft vom Gulasch? Das möchte ich nicht raten. Das ist schlecht. Ja, aber das wäre gut, dann essen Sie weniger. Mann, jetzt sage ich dir es zum letzten Mal. Ja, dann bringen Sie bitte 2 Schnitzel für alle und für uns Bier und für die Damen ein Ochtel Hauswein. Die 2 Gulden sind überschritten, die Kredite ist da. Heute hat mein Mann wieder seinen närrischen Tag. Herr Gemahl, jetzt habe ich satt. Ja, das wäre ein Glück. So schafft man nicht an, wenn man Damen ausführt. Ja, Kellner, Sie bestellen uns einen Fasan. Den Augenblick kommt einer vom Spieß. Dazu Kompott, dann Torte und sonstiges Dessert. Zuerst Rheinwein und am Schluss Champagner. Sehr wohl, Euer Gnaden. Anton, 4 Gedeck im Salon. Nun habe ich deine Guste getroffen. Ist aber zu viel. Geschichte in den. Geschichte überhaupt nicht, ich bin stumpf. Und ich bin scharf aufs Abfahren bedacht. Ja, abfahren. Lass uns verschwinden. Die Kride ist da. Das kommt häufig vor im Merkantilischen. Und der Kellner soll sie mit der Zeche einfach an die Frauen halten. Ja, dann lassen wir es doch auf die Frauen schreiben. Das ist auch merkantilisch. Ja, was stürzen uns als alte Depensnöse Weiber? Das sind Verschwenderinnen. Ja. Reine Gourmaninnen. Aber jetzt keine Verlegenheit gespüren lassen und die Kur gemacht aus Leibeskräften. Ja. Liebe Frau, du weißt gar nicht, wie wohl mir jetzt ist. Ich habe so ein Vorgefühl in mir. Ja, dass sie noch viele solche frohe Tage an der Seite ihrer Frau. Ach, ist das eine Liebe. Können Sie bei diesem Anblick gefühllos bleiben? Junger Mensch, ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich eine Braut bin. Ich lebe nur für diesen einen Mann. Ja, aber dass Sie nur für diesen einen Mann leben, das gibt Ihnen das Recht, einen Jüngling zu töten. Ganz auf, Sie sind ein schlimmer Cousin. Wenn es euer Gnaden gefällig ist. Ah. Ja, komm, liebe Frau. Ja, Sie können jetzt auch den wellischen Salat bringen. Jawohl, überhaupt alles, was gut und teuer ist. Und es ist egal, was es kostet. Wir werden uns an keinen Preis binden. Wortsgourmaninnen. Sehr wohl, euer Gnaden. Ja. Hier, bitteschön. Ja, was ist denn das? Ich will doch meinen Herrn aufdecken lassen und jetzt setzen Sie andere herein. Ich glaube, an einem öffentlichen Ort hat jeder das Recht. Ach, ist es Ihnen diskret? Aber, schauen Sie doch, hier ist doch für mehrere Personen Platz. Mein Herr wird allein sein. Na, dann soll er nicht an einen öffentlichen Ort gehen. Ach, ist es Ihnen diskret? Sie können sich ja hinaus in den Garten setzen. Das kann sein Herr auch tun. Mein Herr muss von hier aus jemanden beobachten. Und mit einem Wort, mein Herr wird sich nicht wegen Ihnen vielen genieren. Ja, und wir Viere werden uns nicht wegen seinem Herrn genieren. Ah, das ist indiskret. Das ist nicht indiskret, das ist deutschkret. Du musst von Herr sitzen wegen der Aussicht zur Tür. Das gilt uns gleich. Wenn der dumme Salon nur da mitten eine Abteilung hätte. Ja, dann soll doch sein Herr gleich eine Mauer aufziehen lassen, wenn er irgendwo einkehrt. Man könnte allenfalls. Den Gästen zieht es manchmal zu stark. Da wird dann die spanische Wand gebraucht. Na bitte. Wenn man diese in der Mitte aufstellt, so wäre die gewünschte Absonderung geschehen. Machen Sie das, wie Sie wollen. Das schaut doch kurios aus. Jetzt können wir uns vor die Frauen nicht anführen lassen. Ja, also, lieber Freund, wenn Sie mit dieser spanischen Wand nicht weitergehen, werfe ich Sie an die wirkliche. Das ist das. Also, Wir werden uns doch nicht wie Tiere in einer Menagerie einsperren lassen. Na, warten Sie, das sage ich meinem Herrn. Ja, was kümmert uns denn her? Ja, das höre ich kommen. Den werden wir schon zeigen. Ah, da kommt der gerade die Allee herauf. Na, warten Sie. Kontinent, tu dich auf. Oh, wir und verschlingen uns der Prinzipal. Lieber Freund, Sie haben vollkommen recht mit der spanischen Wand. Ja, es ist viel besser, wenn man es aufstellt. Sehen Sie es ein. Ja. Vorher haben Sie so Geschichten gemacht, weil wir sehen die Skritz an. Schau nur, was Sie da für Umstände machen. Nein, es zieht so stark nach der Luft. Ich spüre nichts. Naja, wir sind ja nicht rheumatisch. Nein, aber unsere ist ungeheuerlich. Ja, setzen wir uns nieder. Ja. Alles in Ordnung, Melchior? Euer Gnaden. Der Wächter steht schon draußen auf der Pass. Wie der Entführer mit der Mündel in den Wagen steigt, steigt der Kutscher auf den Buckel und der Wächter hinten auf. Das ist klasse. Sehr ein gutes Kompott. Ja, ich werde mal den Fassad raschieren. Ja, ich werde mal schauen, ob der welische Salat nicht bald kommt. Was ist denn das mit dem spanischen Wagen? Und daneben sind indiskrete Leute, zwei Weibsbilder mit ihren Liebhabern, damit euer Gnaden nicht geniert sind. Gut. Das habe ich für euer Gnaden angeschafft. Sehr gut. Mein Gott, was wären euer Gnaden ohne mich? Die Zeitung bitte. Sehr wohl. Wer weiß, wie lange das noch dauert. Ich werde patrouillieren. Der Versand scheint sehr gut zu sein. Naja, die Zähigkeit abgerechnet, delikat. Kommt der Kellner noch nie? Ja, ja. Nein, das ist so ein langsamer Kerl. Warum reden denn die Herren auf einmal so heißrig, so still? Nein, es ist nur wegen der Zugluft. Ja, es ist ein wahrer Segen, dass diese Wand da steht. Ja, ja, sonst hätte uns nämlich die Sprache gänzlich verschlagen. Also, wie die Herren jetzt heiklich sind. Euer Gnaden! Was gibt's denn? Ich sehe noch nichts. Ach, dummer Kerl. Früher waren zwei da herin. Zwar war ganz andere. Ja, aber die ich suche, sitzen draußen im Garten. Ich habe sie gerade wirklich gesehen. Geh ja hinaus, bleib mal beim Wagen. Und wenn sie fortfahren, dann sagst du es mir. Dann fahren wir gleich nach. Das ist klassisch. So kann ich unerkannt an unserem Alten vorbei passieren. Du schenkst ja unserer Freundin gar nichts nach. Nein, ich kann ja nicht zugleich tranchieren und einschenken. Frecher Kleiderdiebstahl durch einen jungen Burschen. Also, was man heute alles liest. Diese Kalunken werden immer pfiffiger. Wo ist denn der Cousin hinkommen? Bitte sich zu bedienen. Da, hier. Der Patron. Bitte, dann habe ich es gleich. Der Patron, aber das macht nichts außer einem fetten Fleck. Der nie mehr herausgeht. Ja, nur gleich mit dem Serviettel rein. Ja. Was macht denn der? Na, das ist gescheit. Ja, der steigt in die Kutschen. Gut, der Kutscher sollen sie hinausführen aufs freie Feld und dann wieder umdrehen. Ich gebe ihm einen Gulden, aber was mache ich? Hier ist der Zangler, da sind die Damen, aber zum Glück ist dieser Fleck so fett, dass mich eh nicht bemerken. Der geht nie mehr aus. Ja, aber was anders geht aus. Freundin, schau nur her, was dein Mann. Er rennt davon. Er steigt in die Kutschen. Mein Herr. Was ist das? Der Ortswachter? Der stellt sie hinten drauf? Eine Arretierung. Das ist klasse. Das ist klassisch, wir haben's schon. Der Kutscher und der Wächter lassen es nicht mehr aus. Sehr gut, wir fahren gleich noch. Kellner, zahlen! Kellner, zahlen! Wo stecken denn die Schlingel? Ja, was ist denn das? Da sind sie! Verdammt! Was für eine Stimme! Das sind ja die anderen. Ja, das ist ja meine Mündel! Ah! Zangler! Und meine Braut! Seine Braut, seine Mündel, das die Mündel, das die Braut. Das ist klassisch. Zwanzig Minuten Pause.